Transparenz für die Ohren. Aufzeichnung läuft. Gabriele, magst du? Ja, Gabriele hat sich bereits im Pad als Protokollantin eingetragen. Vielen Dank. Ja, es ist 20 Uhr. Herzlich willkommen zur ersten Vorstandssitzung des 10. Bundesvorstands der Piratenpartei. Das ist zugleich auch die konstituierende Sitzung. Demzufolge müssen wir uns auch mit dem Thema GO noch kurz beschäftigen. Das werden wir dann noch ins Protokoll als neuen Tagesordnungspunkt aufnehmen, würde ich vorschlagen. Erstmal, Zulassung von Gästen und Audioaufzeichnungen ist bei uns generell gegeben. Sollte jemand da ein Problem damit haben, ja, viel Vergnügen damit. Also ich würde mal sagen, ja, anwesend sind alle. Entschuldigt es demzufolge keiner. Die Feststellung der Beschlussfähigkeit, naja, nachdem wir uns jetzt dann irgendwann konstituiert haben, sollten wir auch beschlussfähig sein. Ich glaube, im Augenblick sind wir es formal sogar noch nicht. Aber keine Ahnung. Tagesordnungspunkt 1, Genehmigung des letzten Protokolls, das könnten wir im Prinzip rausnehmen, weil ich glaube nicht, dass wir das Protokoll des letzten Bundesvorstands genehmigen sollten, oder? Jetzt, wo ich dir ja gesagt habe, ja. Ja, wir können es auch drin lassen, aber es ist sinnfrei. Also ich weiß nicht, ob uns das formal überhaupt zustünde. Also wollt ihr es drin lassen oder wollt ihr es lassen? Haben zugestimmt. Okay, dann lassen wir es drin. Dann schreibt mich mit dazu und wir haben das Protokoll des letzten Bundesvorstands aus seiner letzten Sitzung auch genehmigt. Der Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung, ist der 13.08.2015, wieder um 20 Uhr, wieder im Mumble. Das gilt damit auch als eingeladen. Der Bericht des Vorstands ist bei mir noch relativ überschaubar. Ich war am Bundesparteitag. Das ist ein Pflichttermin gewesen. Und Montag so die übliche Mumble-Runde. Was davor war, war im alten Vorstandsamt und demzufolge hinfällig. Mag mal jemand unser Protokoll-Pad einmal in den Chat kopieren, bitte? Vielen Dank. Ja, dann Carsten, du. Ja, bei mir ist es nicht anders als bei Sequoia, BPT 15.1 und ansonsten ein bisschen Mumble in letzter Zeit. Und ich denke, dass die Geschichte jetzt wieder Fahrt aufnehmen wird mit den neuen kommenden Terminen und ich freue mich schon drauf. Dankeschön. Fragen an Carsten? Grüß das. Grüß. Grieche. Das ging ja schnell. Ja, ich habe einige Sachen ja gemacht. Ich war am Montag im KV Göttingen zu Besuch, nachdem ich das Ewigkeiten versprochen hatte. Also dann auf dem WPT, klar. Da sind die Team-Polgef-Sitzungen am Dienstag, die ich letzte Woche gemacht habe und diese Woche. Dann haben wir darauf die VDS-Sitzung gemacht, indem wir mit Patrick und einigen Leuten dort saßen und auch viele Zuhörer, das war interessant. Letzte Woche hatte ich die Antragsbesprechungs-Mumble, stehen auch drin, diverse andere Sachen. Heute unter anderem zu netzpolitik.org haben wir was Gemeinsames gemacht. Da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei den beim UPI-Vorstand bedanken, der uns geholfen hat bei der PM. Ansonsten, ja, die auch alle, diverse Sachen. Danke. Fragen an Christus? Astrid? Bei mir geht das schnell. Ich war auf dem Bundesparteitag 15.1. Montag war ich mit dem Mumble-Team PolGF-Sitzung. Ansonsten habe ich noch nichts zu berichten. Ich bin noch am Reinkommen. Fragen an Astrid? Dann Stefan. Okay, Kontostände wollt ihr wie immer wissen. Wir haben momentan gesamt 606.990,88 Euro auf den Konten. Wie sich das in den Einzelnen aufteilt, steht ja im Pad. Ansonsten, ja, ich war natürlich auch BPT in Würzburg gewesen. Ich war auch am Montag in meinem Vorstandsmumble gewesen. Ich war am Dienstag im Landeshaus in Schleswig-Holstein gewesen zur Neuwahl des Fraktionsvorsitzes. Sowie des Mumbles abends danach. Und ja, sonst habe ich eigentlich hauptsächlich Schleswig-Holstein-Angelegenheiten gehabt. Gibt es Fragen an Stefan? Scheinbar nicht, dann bitte Lothar. Ja, ich war wie wir alle beim Bundesparteitag, habe da die Akkreditierung vorbereitet und nachbereitet auch. Ansonsten weiter im Rechenschaftsbericht 2014 mitgewirkt. Und die üblichen Mumbles von Schatzmeister und Beitragskonto. Gibt es Fragen an Lothar? Gut, das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann, Hermi, bist du dran. Ja, ich bin dran. Ich Asche auf mein Haupt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die Mitgliederzahlen rauszuschreiben. Ich muss sie jetzt noch vorlesen. Ich trage sie gleich nach. Wir haben insgesamt 18.061 Mitglieder, davon 6.135 stimmberechtigt, 93 schwebend und 1.349 verifiziert. Lothar war so nett und hat auf dem Vorstandsportal auch die Akkreditierungsstatistik veröffentlicht. Den Link packe ich auch gleich noch ins Protokoll rein. Ansonsten, ja, was habe ich nach dem BPT gemacht? Ich war am Sonntagabend gesundheitlich ziemlich angeschlagen, weswegen ich diese Woche eher habe ruhig angehen lassen. Ich glaube, ich war bei der Vorstandssprechstunde. Ich glaube, ja. habe irgendwie so diverse Mumbles, habe mich schon mal so ein bisschen um die GO gekümmert, die neue, und irgendwie so Kleinkram nebenher. Das war's. Fragen an Hermin? Marc? Ja, ich war natürlich auch am Bundesparteitag, habe am Montag an den Mumbles teilgenommen, also die Redaktionskonferenz, die Sprechstunde und unser Vorstand Mumble. Ansonsten noch nichts angefallen in dieser Woche. Fragen an Marc? Christoph? Bei mir auch genauso aus wie bei Marc. Mumble BPT, ansonsten. Ansonsten nichts weiter, war das wahrscheinlich, aber du bist relativ schlecht zu verstehen. Gibt es Fragen an Christoph? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit wären wir durch. Jetzt hätte ich einen Vorschlag zur Änderung der Tagesordnung. Ich war mal so frei und habe als neuen Tagesordnungspunkt 4 den Tagesordnungspunkt Geschäftsordnung eingetragen. Spricht etwas dagegen, das an der Stelle zu machen? Wenn nicht, würde ich das so stehen lassen und wir kümmern uns mal um die Geschäftsordnung. Schweigen heißt zustimmen, also spricht nichts dagegen. Mein Vorschlag wäre, erstens, wir könnten mal das Pad für die Geschäftsordnung public machen und posten, wenn ihr wollt. Dann können auch noch mehr Leute drüber gucken. Und ansonsten würde ich gerne wissen, ob es irgendetwas gibt, was in der aktuellen GU, die wir eben in diesem Pad haben. Mag das jemand machen, die mal öffentlich machen und in den Chat posten? Ich habe sie gerade public read only gemacht und gebe sie gleich in dieses Protokoll rein und in den Chat. Das ist sehr lieb von dir, vielen Dank. Ja, wie sieht's da aus? Gibt es irgendwelchen Diskussionsbedarf oder ist die GU, so wie sie da steht, jetzt beschlussfähig? Ich würde ganz gerne Astrid informieren, dass ich bei ihr eingetragen habe, internationale Koordination 2. Das habe ich vergessen, dazu sagen, bevor sie da erschlagen ist. Erschlagen bin ich nicht und das geht klar. Okay, an dem ganzen oberen Teil, Beschlussfassung und so weiter, gibt es keinerlei Korrekturen oder keinerlei Änderungen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist das Datum, an dem wir die GO beschließen, auf das heutige Datum gesetzt. Dann bei Carsten sehe ich, hast du, da gibt es eine Änderung, Personalwesen. Genau, Personalwesen geht wieder an mich als 1 zurück. Carsten bleibt da zwar aber auf jeden Fall mit drin. Ja. Okay. Dann bei Christophs Verantwortung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Ups, das ist das, was wir eh schon hatten. Das ist bloß irgendwie von der Schreibweise angepasst worden, oder? Ich habe es einfach nur aufgeschrieben. Ich habe es kopiert von dir an 2. Alles klar. Also ich hab genau das Gleiche wie du, nur mit der 2 dahinter. Ja, okay. Und Koordination der politischen Geschäftsführer Bund-Land. Ja gut, macht. Ja, das ist halt die Geschichte mit der Team Polgef Runde am Dienstag. Das habe ich mir so überlegt, da ich das so oder so mache, kann ich das auch in der GO drin stehen haben. Jo. Okay, bei Astrid internationale Koordination 2. Astrid, ja, Astrid. Das habe ich. Bitte, Christoph. Das habe ich damit reingetan, weil die Astrid halt erstens auch ein paar Sprachen kann und ich in diesem Bereich letztes Jahr festgestellt habe, doch gerne noch einen dazu zu haben. Weil da war doch relativ viel Arbeit. Okay, Astrid, alles andere, was bei dir steht, ist erstmal so okay, sind Themen und Punkte, die du auch übernehmen willst oder kannst? Ja, so wie es jetzt im Moment aussieht, ja. Okay. Kommen wir zum Schatzmeister, Herr Bartels. Personalwesen 1, das ist das, was ihr gerade schon besprochen habt, ansonsten keine Änderungen, richtig? Eine war noch drin, das gestrichen ist bei mir nicht mehr und das sehe ich gerade noch bei Lothar. Parteinahe Stiftung hatte ich bei mir gestrichen gehabt, weil wir haben keine Bundestagsfraktion, insofern fällt parteinahe Stiftung raus. Kann bei Lothar dann unten auch als 2 gestrichen werden. Okay, dann kämen wir zu Lothar. Bei dir gibt es keine Änderung, bis auf die parteinahe Stiftung, die 2 kann raus, oder? Genau, die habe ich. Moment. Hab's. Ich hab's geändert. Ja, so. Aber oh, das ist ja bestimmt. So ist draußen. Und ansonsten habe ich bei mir Personalwesen 2 rausgenommen, weil wenn das Carsten als zweiten dann ist macht, es dann brauche ich es bei mir nicht drin haben. Ja, okay. So. Hermi. Bei Hermi ist alles rot. Okay, bei Hermi, du machst im P-Shop die interne Kommunikation, die Beteiligung, das ist so Bio, nehme ich an? Ja, Bio-Umfragen, keine Ahnung, also der ganze Kram. Okay, Organisation der Vorstandsarbeit. Okay. Achso, die technische Organisation der Vorstandsarbeit. Und Aufsicht über die Bundesgeschäftsstelle, wer hat da die 1? Da hat Carsten die 1. Ich war einfach so frei, mich da mal irgendwie einzutragen, weil es niemanden gab, der da irgendwie als Stellvertreter tätig wäre. Und weil ich bisher ja eigentlich auch ab und zu schon mal in Berlin war, habe ich gedacht, ich schnapp mir das jetzt. Das können wir aber dann gerne nochmal irgendwie später ausdiskutieren. Okay. Kannst du dann bei mir wieder streichen, wenn du das möchtest. Weil ich stand als 2 drinne. Oh, das habe ich nicht gesehen. Entschuldige. Das war aber ist kein Problem. Ist kein Problem. Können wir machen. Nimmt jemand bei Stefan bitte das dann noch raus? Ihr könnt doch beide die 2 haben. Ist doch nicht das Problem. Sinnfrei. Okay, Stefan, Hermi, der Punkt ist dann damit auch. Ja. Dann Mitgliederverwaltung, Support, technische Infrastruktur und so weiter, das stand eh schon drin, richtig? Ja. Okay. Gut, gibt's damit. Gibt es eine 2 für P-Shop? Na gut, im Prinzip passt das zu WGB mit rein dann. Ja. Das habe ich nicht verstanden, Entschuldigung. Das passt ja, ist ja im Prinzip das, was bei WGB bei Stefan und mir drin steht. Das okay, wieder da zusammen. Okay, danke. Gut. Marc bei Offline als Endung drin? Genau, die BIOS waren bei mir noch nicht mit drin und die habe ich jetzt mit rein. Nachdem Christoph die 2 bei Online hatte, habe ich mal die 3 noch mit reingenommen. Gut, nachdem du in dem Thema sowieso immer mit drin hängst, kannst du auch in der GO stehen, ähnlich wie bei Christoph vorhin. Marc? Jo. Okay. Du bist so abgehakt irgendwie. Oh, Entschuldigung. Ich sagte, Ansprechpartner Bundesschiedsgericht hattest du auch vorher schon. Richtig, ja. Okay. Gut, damit auch Marc. Fertig soweit. Jetzt Christoph. Jo, bei mir ist im Prinzip die IT, Bundes-IT 1 und dann das, was ich auch im Bundesparteitag gesagt habe, die Integration und B-Online 2. Wo mir jetzt gerade eines fehlt, wer hat denn B-Online 1? Und zwar, ich habe das halt nur zusammengefasst. Ich kann es gerne auch nochmal irgendwie separat aufschlüsseln, wenn ihr wollt. Also nee, dann trage ich es bei dir einfach nochmal ein, weil es unten bei uns steht jetzt mit 2 drin und 3, dann trage ich es bei dir nochmal mit 1 ein. Okay? Okay. Gut. Da fällt mir gerade noch eins ein. Bei der Vertretung der Parteien nach außen, also gerade bei Sekor, Carsten und Christos, wäre vielleicht nochmal ganz gut, dass man da vielleicht in Klammern noch zusetzt, Ausnahme Artikel 10, den wir ja auch gerade ganz unten neu haben. Okay. Ich weiß nicht, wie uns die Bank da Stress macht, aber wir haben ja gerade Stress mit der Bank. Ja, machen wir. Okay. Gut, aber... Eine Sache, eine kleine Änderung noch. Hermi, ist das für dich in Ordnung, BO Online 1 bei mir und Offline 1 bei dir? Ja, klar. Gut, gibt es noch weitere Diskussionspunkte? Sehe ich das richtig? Bundesschiedsgericht, gibt es nur 1 bei dir, Marc? Kein 2? Ja, aber das ist quasi, das ist also nicht die die Abwicklung von irgendwelchen Rechtsangelegenheiten, die bei Carsten und bei Newsletter.at gut aufgehoben sind, sondern es ist mehr oder weniger, wenn es darum geht, ja, dass das Bundesschiedsgericht irgendwas von uns braucht oder so. Okay, gut, danke. Okay, gut, dann Artikel 10 habt ihr neu formuliert, dass ihr uns den Finanzinstituten und ähnlichen, also Schatzmeister und stellvertretende Schatzmeister vertreten. Okay, gibt es da irgendwelche Einwendungen gegen Artikel 10? Ja, die Einzelvertretungsberechtigung sollte man halt auch dann drauf beziehen. Also beide sind hier einzelvertretungsberechtigt oder sind gegenüber Banken und Finanzinstituten einzelvertretungsberechtigt. Diesbezüglich? Wundervoll. Okay, gut. 11 hatten wir schon, war vorher 19, glaube ich. Demzufolge, glaube ich, wären wir jetzt durch, weil der Anhang ist unverändert, right? Prima. Meldung? Ja. Ich hätte angeregt in Zeile 222, also worum es da gerade ging, diesbezüglich ist okay, aber ich würde dann auch das Wort jeweils hinten dran fügen, dass es vollkommen klar ist. Nichts leichter als das. Danke für die Anregung. Wortmeldung? Ja. Was macht der aus der Steilvorlage zu Beckedahl? Oder die der produziert hat? Stefan, nicht oder Thema. Ist nicht so weit, die offene Runde. Wir können sie nicht reinschreiben, wenn du Wert drauf legst, dass wir da was damit machen. Ja, ich hätte es dann gerne, wenn nicht jetzt, dann später mal diskutiert oder so. Also das ist eine Steilvorlage, ist ja klar. Ne? Ja, okay. Für Piraten. Gibt es noch Anmerkungen, Anregungen oder sonstige Hinweise zu unserer Geschäftsordnung? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann würde ich vorschlagen, ja, die Revision 4, das PETS habe ich eben erzeugt, dürfte genau der Zustand sein, den wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, würde die gerne abstimmen. Lass es uns so machen, ich gehe die Stimmen einmal durch, weil dann haben wir sie auch fürs Protokoll, also die Namen. Ich bin dafür. Carsten? Ich bin dafür. Stefan? Ich bin dafür. Lothar? Ich bin dafür. Christos? Ich bin dafür. Astrid? Dafür. Erwin? Enthalten. Okay, dann Marc? Dafür. Und Christoph? Dafür. Okay, damit stelle ich fest, dass wir unsere Geschäftsordnung beschlossen haben und demzufolge auch beschlussfähig sind, weil in der Geschäftsordnung drin steht, wie wir unsere Beschlüsse fassen. So. Ich glaube, heute muss der Seko mal Geld nachwerfen. Echt? Wieso? Du bist manchmal sehr abgehackt. Also hier bei mir im Raum klingt das alles völlig normal. Okay. Ich versuche es mal mit Geld nachwerfen, alternativ Rechner neu starten oder ähnliches. Aber vorher ganz kurz Tagesordnungspunkt 5, Anträge. Der erste Antrag. Von wem ist der? Wer möchte was dazu sagen? Hallo? Bin ich jetzt ganz weg? Also nein, bist du nicht. Redmann steht der Wolfgang Wiese, hat das gemacht. Ist Wolfgang da? Jupp, bin da. Hi. Hört man nicht? Jetzt, ja. Okay, willst du ganz kurz was zu deinem Antrag sagen? Moment, jetzt muss ich selber erstmal gucken. Ah ja, das ist der Flickr-Account, ne? Ja. Genau, also es geht darum, wir haben einen offiziellen Flickr-Account. Leider ist der seit geraumer Zeit, nämlich seit der EU-Wahl, unbenutzt, beziehungsweise wurde seitdem nicht mehr befüllt. Und der Antrag wünscht einfach nur, dass der Bundesvorstand sich darum kümmert, dass der reaktiviert werden könnte und dass man dort vielleicht zentral alle Bilder, die in Auftrag gegeben wurden, zum Beispiel bei Bundesparteitagen, dorthin ablegt, damit man dann eine zentrale Stelle findet. Leider ist der Antrag gestellt worden, bevor es die GO gab, deswegen steht da noch kein Bufo drin, der das ausführen würde. Wusste ich halt noch nicht. Okay. Gibt es Wortmeldungen dazu? Wahrscheinlich nicht der Fall. Hört sich sinnig an. Also. Wie bitte? Der Antrag hört sich vernünftig an, aus meiner Sicht. Bei wem würde das dann hängen bleiben? Ich kann das gerne übernehmen. Ich habe auch schon den alten Account relativ gut bestückt mit Fotos und stehe auch in fototechnischen Kontakt mit dem Boris und der hat ja auch viele Fotos auf Flickr und. Sehr schön. Damit ist für die Umsetzung des Antrags zuständig. Also, Christoph? Ach, das war ja einfach. Dann würde ich bitten. Kurze Frage. Frage zum Verfahren. Nee. Okay, schieß los. Das Thema Zugriff und Rechte an den Bildern oder so, das sehe ich jetzt nicht irgendwie bei Christoph mit der IT-Geschichte. Also vielleicht ist es Bereich ÖA oder so, weil im Zweifelsfall die ÖA auch weiß, wer da eigentlich alles Fotos gemacht hat. Wir beschließen jetzt nur den Punkt erstens, oder? Ja. Das hatte jetzt mit der IT nicht viel zu tun, sondern halt auch fotografiere und weil ich halt da auch Bilder eingestellt habe schon und kann das machen, wenn das jemand anders machen möchte, kann das auch der tun. Also ich kann mir vorstellen, dass die beiden für die ÖA Zuständigen das dir gerne geben, oder Sigma? Ja. Also ich meine, da bei der Flickr-Account geht es ja mehr oder minder darum, Daten da hoch zu pumpen und jetzt nicht Öffentlichkeitsarbeit aus, die vielleicht nicht so öffentlich wirksam sind, aber dann ist doch gut. Ja, mir geht es jetzt auch nicht um Punkt 1, sondern halt um Punkt 2 und 3. Kam Punkt 2 kommt dann im separaten Antrag der nächste, der ist reingeteilt. Genau. Punkt 3 ist schon zurückgezogen. Okay, alles klar. Mir ging es jetzt auch erstmal nur darum, diesen Flickr-Account wieder zu reaktivieren und das mache ich. Okay. Dann, Ermi, deine Verfahrensfrage quasi beantwortet. Ja, alles gut. Prima, mag mich jemand bei der Für mit eintragen? Und ich teile dem Antragsteller mit, dass sein Antrag angenommen wurde. Danke. Leute, ich sehe kurz zweimal dafür. Das passt. So, alle drin? Dann kommen wir zum Antrag 2. Bilder vom Bundesparteitag. Zweiter Zugriff und Rechte an den BPT-Bildern der mit Reisekosten begünstigten Fotografen. X-Wolf, ich glaube, der ist auch von dir, oder? Ja, genau, das war so klar. Zusammengestellt. Ja. Im Prinzip geht es nur darum, dass man für die Bilder, die im Auftrag der Piratenpartei gemacht hat, eine einheitliche Lizenz hat, damit man nicht jedes Mal nachgucken muss, welche Lizenz ist es jetzt und muss man die dann jetzt wieder mal angeben und muss man mal den Menschen angeben, muss man mal einen anderen angeben, weil das ist immer ein Hin und Her und das vergisst man mal und das ist dann doof. Und wir haben auf beispielsweise auf der Bundeswebseite im Impressum eine einheitliche Lizenz stehen, das ist die CC BY CA. Und wenn die Bilder diese Lizenz auch haben würden, dann bräuchte man nämlich gar nichts angeben, dann würde man immer darauf verweisen. Und nur bei Bildern, wo es anders wäre, könnte man dann den CC-Text oder den Lizenztext angeben. Das heißt, es wäre erstmal eine Vereinfachung für die Redakteure, die dann irgendwie Bilder irgendwo einstellen und zum anderen für alle anderen, die die Bilder nutzen, auch eine gute Sache, dass sie dann Bilder von der Piratenpartei unbeschränkt nutzen können. Sieht da jemand Probleme damit? Ja, ich sehe es jetzt im Nachhinein problematisch. Und zwar einfach aus dem Grund, weil die Reisekosten eben ein Aufwandsersatz ist und eben keine Vergütung. Also wir zahlen ja den Leuten nichts für ihre Arbeit oder für ihr Fotografieren, sondern wir ersetzen ihnen ihre Kosten. Das heißt, wir können jetzt im Nachhinein da schlecht beschließen, dass wir, weil wir Reisekosten gezahlt haben, da hier irgendwelche Rechte haben. Wir können natürlich die Fotografen bitten, dass sie die Fotos unter dieser Lizenz zur Verfügung stellen. Das sollten wir auf jeden Fall auch tun und vielleicht zukünftig auch darauf hinwirken, dass das bei solchen Sachen mehr oder weniger immer so passiert. Aber jetzt im Nachhinein sehe ich das ein bisschen kritisch, quasi hier eine Lizenz zu fordern aufgrund von Reisekosten. Also ich sehe das ein bisschen anders. Oder zumindest, wenn die Fotografen sagen, dass nicht die Piratenpartei die Rechte an dem Bild hat, den Bildern hat, dann sagen sie damit explizit, dass sie nicht im Auftrag der Piratenpartei zum BPT gefahren sind, dann können sie keine Reisekosten ausrechnen. Schön, genau das wollte ich auch gerade sagen, wie Lothar es gesagt hat. Sie sind von uns beauftragt worden, genau das zu tun und dafür haben sie auch die Reisekostenerstattung bekommen. Also wenn sie sich jetzt plötzlich dagegen widersprechen, tut es mir leid, dann müssen wir ihnen auch die Reisekosten streichen. Da möchte ich jetzt mal dazwischen grätschen, weil wenn ich jetzt Hochzeitsfotograf bin, werde ich mit Sicherheit beauftragt, Hochzeitsfotos zu machen. Trotz alledem habe ich die vollen Rechte an meinen Bildern. Bilder, das ist Urheberrecht, das heißt Bilder, Fotografen, ein künstlerisches Werk und dieses künstlerische Werk kann eigentlich nicht übergeben werden, es sei denn, wir kaufen ihnen alle Bilder ab. Aber die Rechte an diesen Bildern, die haben die vollen Rechte an diesen Bildern und es bleibt ihnen auch, egal was wir ihnen bezahlen. Sehe ich anders, Christoph. Kann meinetwegen so sein, aber wenn ich sehe es ähnlich wie die Schatzmeister, wenn wir dafür bezahlen, dass sie da hinkommen, zahlen wir ja für die Tätigkeit, also dass sie da hinkommen, also dann muss man im Endeffekt von vornherein sagen, das wird für uns gemacht als Piratenpartei. Was genau, genau richtig, das muss man vorher sagen. Genauso ist es. Olaf? Ich glaube, Olaf ist immer besser, ja. Macht weiter so. Olaf möchte was zu dem Thema sagen, glaube ich. Olaf? Okay. Ich bin umgegangen, weil Olaf am Sprechermikro steht. Aber jetzt steht Ben dort und der möchte uns bestimmt was sagen. Sorry. Olaf, mach du bitte. Ja, sorry, ich hatte gerade gemerkt, dass ich den Stummschalter benutzt habe. Gut, also um wie viele Leute geht es hier eigentlich und ist dieser Antrag fundiert? Das ist mein Anliegen. Es geht hier wahrscheinlich um 2 oder 3 Leute. Die Pressefotografin, die Sachen erstellt hat, hat das sowieso unter der Lizenz erstellt, die der X-Wolf gerade erwähnt hat. Dann Mike Herbst, kann ich jetzt nicht sagen, aber der hat keine Reisekosten vom Bund erhalten. Und wenn andere Leute dabei waren, die wurden auch von den Reisekosten her über die Landesverbände finanziert. Insofern hat dieser Antrag eigentlich eine Basis? Wolfgang? Also Xbox. Ich habe den Antrag bewusst offen gestellt, dass es nicht unbedingt auf den vergangenen Bundesparteitag gestellt wird. Im Nachhinein kann man niemand was wegnehmen und das will ich auch nicht. Das wäre eigentlich meine Absicht, als Richtlinie für zukünftige Veranstaltungen das zu sehen. Was man aber vielleicht Fotografen, die... Du bist immer wieder weg. Nochmal der Versuch, bin ich jetzt zu hören? Gerade ja. Okay, ich probiere es nochmal. Wäre es denkbar, alle Fotografen, die Bilder in diesem Flickr-Account haben, anzuschreiben und zu fragen, ob sie ihre Bilder unter die gleiche Lizenz stellen könnten und im Zweifel halt dann, wenn sie dazu nicht bereit wären, die Bilder einfach aus dem Account dann aus dem Flickr-Account eben auch rauszunehmen? Wortmeldung? Ja. Es ist nicht der erste Bundesparteitag, an dem ich teilgenommen habe und Fotos gemacht habe. Früher war es auch so, dass Boris das durch die Bank so gemacht hat, die offenen Lizenzen für alle Fotos erbitten und so wurde das auch gehandhabt, sie bearbeiten und online stellen. Insofern gibt es eigentlich keine lizenzgeschützten Fotos auf Flickr, wenn es sich um Fotos handelt, die über Boris gekommen sind und die er eingesteuert hat. Auch für diesen jetzt zurückliegenden Bundesparteitag ist mir kein einziges Foto von Piraten, die zum Beispiel auch Reisekosten bekommen haben, bekannt, die nicht unter der CC BY SA 3.0 Lizenz stehen. Vorschlag machen darf? Ja, Christoph? Wenn ich in dem Punkt 1 bin und den Flickr-Account reaktiviere, das bei den einzelnen Fotografen direkt erfragen. Stopp. Dann damit reinnehmen. Du bist bei mir abgehakt. Ich habe jetzt nur, wenn ich in Punkt 1 bin und dann kam nach lange nichts. Ich versuche es nochmal. Der Punkt 1, die Reaktivierung des Flickr-Accounts, ist die eine Seite der Medaille und dann könnte ich sagen, ich mache den zweiten Punkt auch, frage die Fotografen, die auf dem BBT 15.1 fotografiert haben, ob sie die entsprechende Lizenz akzeptieren und dann importiere ich die Bilder da. Okay, und bei den älteren Bildern, die in dem Flickr-Account drin sind, weil wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir ja das Problem, dass der Flickr-Account schon relativ lange existiert und demzufolge auch von älteren Bundesparteitagen Bilder drin sein müssten. Könnt ihr antworten? Ja. Boris hat jeweils darauf Wert gelegt, dass in den Metadaten der Fotos die jeweiligen Lizenzen, also es ist eigentlich immer die offene Lizenz angegeben ist und der Fotograf namentlich genannt ist. Das ist Usus gewesen. Es gibt keine Fotos, die hochgeladen worden sind, ohne diese Angaben. Okay, Christoph, ich würde dich bitten, wenn es denkbar ist, wenn es möglich ist, wenn du den Account sowieso bearbeitest, einmal kurz durchzugehen und sicherzustellen, dass die Bilder tatsächlich eben, so wie Olaf gerade sagte, wirklich auch alle unter einer einheitlichen Lizenz sind, sodass wir uns in Zukunft da eben auch darauf verlassen können, weil dann haben wir nämlich den Zustand, dass wir keine Probleme mit den Lizenzen haben, wenn wir Bundesparteitagsbilder oder wenn wir generell Bilder aus unserem Flickr-Account für unsere Webseite benutzen. Weil ich muss ihn korrigieren, das ist nämlich nicht so, weil viele, also gerade auf dem SG-Account sind einige eine andere Lizenz als die CC BY SA. Okay, ich habe nur von Borisens Fotos gesprochen. Ja, klar. Aber das muss man da aufräumen. Magst du das, Christoph? Christoph? Ja, ich mache es. Sehr schön. Hallo? Nichtsdestotrotz, ja, du warst zu hören, du hast ja gesagt und der Rest war dann auch schon egal. Nichtsdestotrotz würde ich, spricht etwas dagegen, es zu machen, ohne den Antrag anzunehmen? Ja, wir können den Antrag auch annehmen, oder? Ich wüsste nicht, wo das Problem ist, ihn auch anzunehmen, letztendlich. Ja. Na, ich habe ihn jetzt gerade nochmal quer gelesen, um sicherzustellen, dass nicht irgendwo noch was drin steht, was dann das Ganze wieder ziemlich kompliziert machen sollte, aber der ist okay. Wolfgang, willst du noch was zu dem Antrag sagen? Wenn es hilft, könnte ich den Antrag auch nochmal umformulieren, in der Form, dass da nur steht, eine einheitliche Lizenz, dass man CC BY am Anfang hat, dass man, ob es dann CA oder NC oder ND ist, was ja hier eben der Unterschied ist, dass man das offen lässt, Hauptsache es ist einheitlich und dass da vielleicht dann auch drin steht, ab wann das gilt und dass vergangene Bilder eher nicht betroffen sind, dass jetzt nicht alles machen kann, man kann nicht jetzt bis Ultimo zurückgehen und alles klären, das ist viel zu viel Arbeit. Sehe ich dafür. Frag noch entsprechend. Okay. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Ja. Das ist auch Formulierung, aber da sollten wir vielleicht doch ein bisschen Erbsen zählen. Wolfgang, du hast in der Überschrift das richtig formuliert, ne? Der mit Reisekosten begünstigten Fotografen. Unten steht aber, dass Fotografen bezahlt wurden. Und das ist so, wie Marc schon gesagt hat, nicht richtig. Das hätte ich gerne umformuliert. Das wäre mir relativ wichtig, weil, wie gesagt, wir haben die Fotografen nicht fürs Fotografieren bezahlt, sondern wir haben ihre Reisekosten übernommen. Okay, dann würde ich jetzt folgenden Vorschlag machen. X-Wolf, du könntest den Antrag zurückziehen, dann brauchen wir ihn nicht ablehnen. Und ihr produziert einen Antrag, wo die Formulierung passt und X-Wolf, du reichst ihn einfach nochmal ein, wir beschließen ihn dann einfach im Umlauf und das Ding ist damit sauber und erledigt. Von mir aus okay, machen wir so. Alles klar, damit ist der Antrag zurückgezogen. Und wir kommen zum Antrag... Nein, wir kommen zu keinem Antrag. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, wenn das richtig ist, Klausurwochenende. Ich hätte folgenden Vorschlag. Gabriele hat heute ein Hotel in Leipzig gefunden, das mit einem Zimmerpreis von, ich glaube, rund 40 Euro pro Nase pro Nacht und einem Tagungsraum von etwa 150 pro Tag ein unschlagbar günstiges Angebot gemacht hat. Das Hotel, glaube ich, heißt Lindnerhof oder so ähnlich. Ich hoffe, das ist jetzt politisch kein Problem. Und ansonsten sieht das zumindest auf den Bildern relativ gut aus. Der Vorschlag, den ich jetzt hätte, wäre zu beschließen, also tatsächlich einen Beschluss zu fassen, dass wir dieses Angebot annehmen, ein entsprechendes Budget beschließen, weil dann könnte Gabriele das morgen fertig machen. Also das wäre dann ein Klausurwochenende vom 14. bis 16. August 2015 in Leipzig. Gibt es dagegen Einwände? Warum ausgerechnet Leipzig? Weil Leipzig eine voll coole Stadt ist. Das widerspreche ich auch nicht, aber meine Intention... Das hättest du dich eh nicht getraut. Meine Intention ist, dass wir in den jeweiligen, wo Wahlkampf anfängt, dass wir dort was machen würden. Ja, allerdings hatten wir die letzte Amtszeit in Dresden, also auch in einem der... darf man das überhaupt noch sagen? Der hinzugekommenen Bundesländer? Egal. Also in der Gegend gemacht und ich fand jetzt nur durchaus interessant, das diesmal wieder so zu machen und später gehen wir nach Norden, Westen, Osten, irgendwo anders hin. Ich denke auch, dass ein Klausurwochenende keine große Unterstützung für den Wahlkampf jetzt hat. Da müsste man vielleicht eher überlegen, wo legt man ein BPT hin. Aber ein Klausurwochenende bringt, glaube ich, gar nichts. Meiner Meinung nach. Der Meinung würde ich mich anschließen. Ja, sehe ich auch so. Okay. Ich bleibe bei meiner Meinung, aber gut, wir können gerne nach Leipzig. Und zumal, Christos, mit dem nächsten Klausurwochenende kommen wir wahrscheinlich dichter an eine Wahl als jetzt. Okay, Stefan. Ja, dann machen wir das halt so. Okay. Gibt es noch irgendwelche Wortmeldungen dazu? Dann würde ich Folgendes vorschlagen. Der Bundesvorstand beschließt für ein Klausurwochenende am 14. bis 16.8. ein Budget von 1.500. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dann kann nichts schiefgehen, werden aber mit Sicherheit weit drunter bleiben in Leipzig. Oh, nee, lass den Ort raus. Da hat man, glaube ich, das letzte Mal schon Theater. Genau. Ich bin dafür. Ich sehe 4 Stimmen dafür haben wir schon. Christos will nicht. Aber hinkommen tut es trotzdem, Christos, oder? Na, selbstverständlich. Okay. War nur eine Frage. Aber da wir ja den Ort rausnehmen, werde ich natürlich dafür stimmen. Ach, geht doch. Okay. Gut, damit haben wir dafür auch einen Beschluss. Dann würde ich Gabriele bitten, das dem Hotel auch zu bestätigen. Ja, mache ich. Super, danke. Und der Tagesordnungspunkt 6 ist auch erledigt. Tagesordnungspunkt 7, Sonstiges. Umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung. Nun ja. Gibt es Sonstiges, was wir unter Sonstiges besprechen sollten? Das scheint nicht der Fall. Ah, ich hätte was. Jo, dann los. Ich habe es erst gestern Abend geschafft, euch eine Mail zu schreiben an den Vorstand. Der Christos hat noch eine persönliche Kopie von mir bekommen. Es geht um die Teilnahme von mir als AG Drogenpolitik-Koordinator an der Hanf-Parade in Berlin. Ich habe vorgestern eine Einladung bekommen für den Redeslot. Da ist jemand ausgefallen. Ich konnte daran teilnehmen. Es ist die größte Aktion in dem Bereich. Ich glaube, da werden so mindestens 4.000 bis 5.000 Teilnehmer erwartet. Ich fände es schön, wenn wir dabei sind. Zusätzlich dabei sind. Ich weiß, dass die Piraten-Landesverband Berlin da schon aktiv ist. Mit einem Stand und auch mit einem Wagen. Aber wir hätten eben noch weitere Möglichkeiten. Und ich würde gerne teilnehmen. Und da ist halt die Frage, es ist halt sehr knapp, weil es ist übernächstes Wochenende. Hallo? Sagt ihr alle nichts mehr, da höre ich nicht. Plötzliche Stille. Entschuldigung, scheinbar ist irgendwie meine Verbindung relativ instabil. Ich muss meinen Rechner mal ganz kurz starten. Ich bin in Kürze wieder da. Dann übernimmt okay. Carsten. Mach da. Bestenfalls sei mal so nett und warte mal 2 Minuten, bis der Sekor wieder da ist. Keine Frage. Ganz klasse, Dankeschön. In der Zwischenzeit blenden wir Werbung ein. Landesverrat. Ja, wir könnten ja noch mal erwähnen in der Zwischenzeit, dass in Baden-Württemberg dann am 13. März Landtagswahl ist und die noch Unterstützung brauchen für ihre Unterschriften, weil sonst wird das nichts mit der Teilnahme. Also möge man sich dort melden. Das wäre dann jetzt der Werbeblock gewesen. Das schaffen wir dann sicherlich auch mit dem zweiten Klausurwochenende, dass wir uns im Zweifelsfall auch an Stände stellen. Ich hätte auch noch einen kurzen Werbeblock. Darf ich den kurz einbringen? Sicher. Ja, und zwar gibt es einen ganzen Haufen Piraten, die jetzt auch noch an einer Kampagne arbeiten. Nochmal zur Vorratsdatenspeicherung. Das Thema ist ja bedrohlicherweise immer noch nicht weg. Eine der Aktionen ist halt, dass wir wieder Unterschriften sammeln gehen wollen, was ja auch dann ganz gut zum Wahlkampf passt. Ich fand die Aktion deswegen auch sehr schön. Da kann man sich schon mal wieder warm laufen zum Unterschriften sammeln. Und ich kann da gleich auch nochmal einen Link irgendwo reinposten in den Chat oder so, wo es das Formular gibt. Also die könnt ihr euch auch ausdrucken und bei dem schönen Wetter wäre es ja vielleicht auch eine gute Gelegenheit, mal wieder einen Infostand zu veranstalten. Und das ist, denke ich, ein gutes Thema und eben eine schöne Aktion. Und die Unterschriften, die sollen gesammelt werden und dann zur Expertenanhörung im Bundestag nach der Sommerpause dann eben entsprechend bildstark, medienwirksam übergeben werden. Das war der Werbeblock von mir. Dankeschön. Danke dir dafür. Ich sehe Seko noch nicht, dann springe ich auch mal schnell ein. Am 23.08. plant die AG Migration Asyl mit mir das nächste größere Treffen bzw. Themenmumble. Ich gebe euch gleich mal einen Padlink. Wir sammeln da noch Wünsche, sowohl für die Sitzung, was wir da machen wollen, sollen mit euch, als auch, was euch allgemein auf den Nägeln brennt und was ihr gerne von uns hören wollen würdet oder sehen wollen würdet. Schaut vorbei und tragt euch ein. Danke auch dir. So, ich bin wieder da. Ich bitte um Nachsicht. Was ist der... Was habt ihr jetzt mit dem Vorschlag von oder mit dem, was Bestenfalls vorhin gesagt hat, gemacht? Wir haben bis jetzt erstmal nur Werbeblöcke eingeschoben und gewartet, bis du wieder da bist. Na dann, vielen Dank. Also Bestenfalls möchte dort teilnehmen, habe ich richtig verstanden, und möchte dort als Redner auftreten, hat einen Redeslot und es geht vermutlich um Reisekosten auch mit dabei, ist das richtig? Genau, ich habe gerade die E-Mail gefunden. Er beantragt 260 Euro. Also wenn ich dann noch am Mikrofon kann, das vielleicht auch selbst sein. Genau, die Reisekosten sind bei, ich hatte auch gerade gefunden, 260. Okay, Gibt es Wortmeldungen? Moment. Das heißt, wir haben einen entsprechenden Antrag vorliegen. Der wird gerade fertig. Ja, haben wir. Kommt gleich. Sekunde. Ich muss schreiben und kopieren. Okay, nur so ganz am Rande gefragt, wann ist der Antrag bei uns eingegangen bestenfalls oder wann hast du uns den geschickt? Gestern Abend. Wäre also formal noch? Noch ja. Nee, wir haben am Dienstag darüber gesprochen, da habe ich ihm gesagt, er soll es als Antrag bei uns einreichen. Also ich war da informiert drin. Und ich denke mir, da sind wir relativ, also in der Podiumsdiskussion finde ich das eigentlich ganz gut. Und wenn wir den Antrag annehmen, kann das halt wesentlich günstiger dann auch buchen mit dem Zug. Entschuldigung. Okay, das würde bedeuten, dass wir jetzt entweder nochmal nach oben springen und das als weiteren Antrag in der Tagesordnung behandeln oder wir verständigen uns darauf, den Antrag im Umlauf zu entscheiden und müssen bestenfalls dann halt vertrösten. Und halt irgendwie dann das zügig und zeitnah machen, damit er trotzdem noch eine Chance hat, das irgendwie vernünftig geregelt zu bekommen. Häng ihn als 5.3 rein. Jo, ja, würde ich auch sagen. Dann machen wir das. Also, dann haben wir einen weiteren Antrag, 5.3. Wir springen nochmal nach. Genau, ich habe ihn gerade auch schon unter Top 7, findet ihr ihn schon, da ist er jetzt schon drin. Ich mache gleich 5.3 aus. Okay. Gibt es Wortmeldungen zu diesem Antrag? Ja, kann man diesen Satz mit diesem Zurückspenden irgendwie rauslassen? Kann ich rauslassen, ich werde es trotzdem tun. Ja, es darf im Antrag eher, das ist, es im Antrag drinstehen zu haben, ist an der Stelle eher suboptimal, aber ansonsten ja, danke. Müsste jemand den als Anmerkung zum Antrag, oder wir nehmen es als Antrag, als Anmerkung zum Antrag mit ins Protokoll, dass wir da keine Rückspende als Teil des Antrags sehen. Ansonsten, wie gesagt, der Antragsteller nimmt gerne diese Passage raus. Okay. Ist auch nicht so dramatisch, wenn es im Antrag drinsteht, weil davon dürfen wir unsere Entscheidung nicht abhängig machen. Insofern darf es drinstehen und wir schreiben es einfach als Anmerkung rein. Okay, gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Okay, scheint nicht so. Dann würde ich vorschlagen, stimmen wir ab. Wir tragen unsere Stimmen ein, so wie wir das üblicherweise machen und fertig. Nein, wir können es noch nirgends eintragen, weil das dafür noch fehlt. Jetzt ist es dafür da. Dagegen kommt auch gerade mich bitte mit dafür eintragen. So, ich teile dem Antragsteller mit, dass sein Antrag angenommen ist. Das ist ein tolles Ergebnis. Ich freue mich riesig. Dann eine ganz kleine Praktikfrage. Wer bucht, ich oder ihr? Buch bitte selbst. Okay. Das ist einfacher. Okay. Ich danke euch nochmal recht herzlich und bin raus. Vielen Dank. Kein Ding. Ich sehe Alias am Sprechermikro. Oh, der ist nur nach seinem Werbeblock nicht wieder runtergehüpft. Oh, ein Werbeblock, den ich verpasst habe. Das tut mir jetzt fast leid. Okay. Gut, also haben wir keine weiteren Anmerkungen für Top 7 und wir kommen zu Top 8, Fragen an den Bundesvorstand. Es gibt offensichtlich keine Fragen an den Bundesvorstand. Dann hätte ich noch eine Bitte für die zukünftigen Protokolle. Können wir das ab nächster Woche dann so machen, dass wir als letzten Tagesordnungspunkt Sonstiges und Fragen an den BUFO haben, weil das geht immer so ineinander über und es macht keinen Sinn, das in zwei einzelnen Punkten zu haben, oder? Sehr gerne, macht doch viel einfacher, denn dann muss man nicht differenzieren. Ja. Und für uns ist der Vorteil, wir müssen dann im Zweifel nur einmal wieder nach oben springen, um weitere Anträge zu machen. Okay, also machen wir das in Zukunft so. Wenn es sonst nichts weiter gäbe, dann würde ich um 20.53 Uhr die heutige Sitzung beschließen. Und wir hören und sehen uns ja im Laufe der nächsten Tage an verschiedenen Gelegenheiten. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und das Interesse und tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.